olé, hasta la vista, olé, hey! Schönes Mädchen, weine nicht, wenn wir heute auseinander gehen. Glaub nicht, dass die Welt zerbricht, sie ist morgen noch genauso schön. Barcelona lieb ich sehr, aber dich lieb ich noch mehr. Schönes Mädchen, weine nicht, komm und nimm den Abschied nicht so schwer. Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista, Maria Dolores. Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista, ich träum von dir. Hasta la vista, hasta la vista, Maria Dolores. Wenn du mich liebst, dann geh mit mir. Schönes Mädchen, weine nicht, geht's auch einmal nicht, wie's uns gefällt. Denn wir finden unser Glück überall auf dieser schönen Welt. Barcelona muss nicht sein, denn ich brauch nur dich allein. Schönes Mädchen, weine nicht, meine Liebe ist doch morgen dein. Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista, Maria Dolores. Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista, ich träum von dir. Hasta la vista, hasta la vista, Maria Dolores. Wenn du mich liebst, dann geh mit mir. Hasta la vista, olé, hasta la vista, olé, hey! Schönes Mädchen, weine nicht, wenn wir heute auseinander gehen. Glaub nicht, dass die Welt zerbricht, sie ist morgen noch genauso schön. Barcelona lieb ich sehr, aber dich lieb ich noch mehr. Hasta la vista, olé!